Zehntes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Im Besuchinschen Hause ließ sich der neue Tag wenig freundlich an. Die gnädige Frau vermisste ein kostbares Brillantenkollier, das sie gestern Abend getragen hatte und das heute nirgends zu finden war. Die ganze Dienerschaft war auf den Beinen und die Herrschaft ebenfalls. Man suchte das Verlorene in der Laube und im ganzen Hause, aber es war und blieb verschwunden. Baron Wolokow hatte mit der Revision angefangen und auch Dermosessow war ungeheuer beschäftigt. Zunächst nahm er aus seiner Fotografiensammlung einige Bildnisse der kaiserlichen Familie. Dann schrieb er einen Brief an einen Petersburger Freund, der in Wirklichkeit gar nicht vorhanden war. Er schilderte die Schönheit der Natur, die gelbrose Färbung der Wolken, sprach von seiner Freundschaft mit Baron Wolokow und seinen Aussichten auf eine glänzende Beamtenlaufbahn und auf eine Erbschaft im Gouvernement Samara. Zum Schluss entwarf er eine flüchtige Skizze der gestrigen Gesellschaft, wobei er die Stargeroter Herrschaften schonungslos kritisierte und nur hinsichtlich der Postmeisterin eine Ausnahme machte. Diese Frau, schrieb er, ist es durchaus wert, dass man etwas bei ihr verweilt. Stell dir vor, ich spüre hier so etwas wie Schicksalsgewalt. Ich sah sie und wurde sofort von einer Art Sohnesgefühl zu ihr erfasst. Ich sag dir, wenn es ihr einfallen würde, mich auspeitschen zu lassen, ich würde ihr dankbar die Hand küssen. Doch ich weiß selber noch nicht, wie das enden wird, denn sie hat zwei Töchter. Die eine ist ganz die Mutter, die andere verspricht ebenfalls, so schön zu werden. Wer vermöchte zu sagen, Freund, warum das unerforschliche Geschick mich der Familie dieser hochgeachteten Frau zugeführt hat? Vielleicht werde auch ich demnächst singen müssen, »O goldene Freiheit, lebe wohl!« Nachdem Dermosessow den Brief an Herrn Nikolai Iwanowitsch Iwanow adressiert hatte, presste er das versiegelte Kuvert zwischen zwei Fingern fest zusammen, überzeugte sich, dass man auf diese Weise seine ganze Charakteristik der Frau Postmeisterin durchlesen konnte, räusperte sich und sagte, »Na, nun wollen wir mal sehen, ob Präpotenzki gestern die Wahrheit gesagt hat, dass sie die Briefe aufmacht. Tut sie das, so bin ich fein heraus.« Er nahm den Brief und die Bilder und begab sich auf das Postamt. Außer diesem Brief hatte er noch ein Schriftstück in der Tasche, das er in derselben frühen Morgenstunde abgefasst hatte, als er die Aufforderung an Tabarosso schickte. Es lautete folgendermaßen: Das Komplott der demokratischen Sozialisten, die sich hinter der Larve des Patriotismus verbergen, macht sich überall bemerkbar. Hier setzt er sich aus äußerst verschiedenartigen Elementen zusammen. Und das Schädlichste dabei ist, dass die Geistlichkeit bereits in hohem Maße daran beteiligt ist, was äußerst gefährlich ist, da sie dem Volke sehr nahe steht. Die Resultate der traurigen liberalen Duldsamkeit treten hier besonders krass und zahlreich zutage. Der Stargeroter Propst Savelisch Tabarosso, der schon mehr als einmal die Aufmerksamkeit der Behörden durch seinen wilden und frechen Charakter und durch seine schlechte Gesinnung auf sich gelenkt, wurde bereits mehrmals für sein unzulässiges Betragen gemaßregelt, ohne dass es auf ihn Eindruck gemacht zu haben scheint. Denn er ist von revolutionären Tendenzen ganz durchdrungen. Ich wage es nicht zu entscheiden, wie weit er den Absichten der Regierung Schaden bringen könne. Allein nach meiner Ansicht ist dieser Schaden unermesslich groß. Der Propst Tabarosso genießt hohes Ansehen in der ganzen Stadt und ist ein Mann von großem Verstande und von einer Kühnheit, die dank der jahrelangen Nachsicht seiner Vorgesetzten heute vor nichts mehr zurückschreckt. Alles, was ein Mensch wie er tut, sollte von Rechts wegen unter strengster Kontrolle stehen. Er jedoch redet, was er will, ohne sich auch nur den geringsten Zwang anzutun und genießt dabei noch das Vorrecht, öffentlich in der Kirche sprechen zu dürfen. Dieses geistliche, dem Volke so nahe stehende Element scheint aber auch noch mit dem flachen Lande, das heißt mit dem grundbesitzenden Adelfühlung zu suchen. So genießt dieser verdächtige Propst Tabarosso anscheinend die Gunst und den Schutz des Adelsmarschall Duganow, dessen Persönlichkeit und Anschauungen ihnen ja wohl bekannt sind. Herr Dugunov, der hier an einer Abendgesellschaft im Haus des Polizeichefs teilnahm, meinte unter anderem, man lasse die Sonne nicht auf die Erde scheinen, wobei unter der Sonne zweifellos der Monarch zu verstehen ist und unter der Erde das Volk. Wer aber sich vor die Sonne stellt, ist nicht schwer zu erraten. Ja, er hat es sogar selbst klar ausgesprochen, als er dann noch bemerkte, er sei ein Mann, der scholle, der Gouverneur dagegen nur ein Kalif für eine Stunde. Als ein hiesiger Lehrer, Prepotenski, ein ganz dummer, aber politisch durchaus unbescholtener Mensch, ihm sagte, wir alle könnten nicht sagen, wie und von wem Russland regiert werde, antwortet er mit zynischer Frechheit. Ich halte mich in diesem Falle an die Worte des Grafen Panin aus der Zeit Katharinas, der zu sagen pflegte, Russland werde durch die Gnade Gottes und die Dummheit des Volkes regiert. Auf all das habe ich die Ehre, Eure Exzellenz aufmerksam zu machen und halte es für meine Pflicht, vor Eurer Exzellenz die unschätzbaren Dienste des mich begleitenden Kanzleibeamten Ismail Petrovich Dermosesow nachdrücklich zu betonen. Seiner feinen Beobachtungsgabe sowie seiner Fähigkeit, in alle Schichten der Gesellschaft einzudringen, verdanke ich eine Menge wertvoller Informationen. Und ich wage es, den Gedanken auszusprechen, dass, wenn die Obrigkeit diesem begabten Manne einen selbstständigen Beobachtungsposten anvertrauen wollte, er dem Staate von unermesslichem Nutzen sein könnte. Dieses Blatt in der Tasche ging der Mosesow seines Weges und fragte sich, wird diese Kanaille von Bronowalokow das wohl unterschreiben? Ach was, wenn man ihn nur ordentlich drückt, unterschreibt er alles. Ende des 10. Kapitels, gelesen von Schalkmar.